Der Innovationspodcast der IHK. Wissen teilen macht klug. Christoph Sahm von der ISE und Gerd Mora-Motta von BZTG zu Gast im Innovationspodcast der IHK. Herzlich willkommen und moin zum Innovationspodcast der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer. Wir sind das Innovationsteam für Innovationsförderung und Wissenstransfer. Ich bin Monika Kretschmer und mein Kollege Jörg Wilk ist auch wieder dabei. Hallo Jörg. Hallo Monika. In diesem Podcast stellen wir Ihnen innovative Firmen, Erfinder und Erfinderinnen, Start-up-Unternehmen mit innovativen Ideen und spannenden Innovationsthemen aus dem Nordwesten vor und gehen der Frage nach, wie kommt das Neue eigentlich auf die Welt? Heute hat unser Podcast die Überschrift Wissenstransfer. Wir haben gleich zwei Gäste eingeladen, die gemeinsam eine Innovation, nämlich eine CO2-Warnampel für den Einsatz in Klassenräumen auf den Markt gebracht haben. Zum einen haben wir heute Christoph Sahm, Geschäftsführer von der ISEE GmbH aus Oldenburg zu Gast. Herzlich willkommen, Herr Sahm. Moin, Frau Kretschmer. Dankeschön für die Einladung. Sehr gerne. Und zum anderen haben wir hier den Schulleiter Gerd Mora-Motta vom Bildungszentrum für Technik und Gestaltung, kurz BZTG, zu Gast. Herzlich willkommen und moin, Herr Mora-Motta. Moin, moin. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass Sie beide da sind. Bevor wir zu Ihrer gemeinsamen Innovation, nämlich dieser CO2-Warnampel, kommen, bitte ich Sie, sich jeweils vorzustellen. Wir fangen mal mit Herrn Sahm an, denn Sie sind ja direkt gegenüber der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer. Sie sind sozusagen unser direkter Nachbar. Ja, vielen Dank. Wir sitzen seit einigen Jahren in der Osterstraße 15, ganz nah bei der IHK, und haben die Firma allerdings bereits 1996 in Oldenburg gegründet. Mein Bruder und ich kommen eigentlich aus Rheinland-Pfalz. Mein Bruder hat aber hier im Norden in Emden angewandte Informatik studiert, weil das einfach damals der beste praxisbezogene Informatikstudiengang war. Und so hat es uns in den Norden verschlagen. Gegründet haben wir die Firma als ISE, Individuelle Software Entwicklungs GmbH, und haben uns dann aber im Laufe der Zeit auch auf Hardware eingelassen und entwickeln heute Hardware, also Elektronikprodukte für die Gebäudetechnik, als auch Software, um ja im Kontext von Gebäudetechnik, um Geräte zu konfigurieren, und heißen heute ISE, Individuelle Software und Elektronik GmbH. Ja, dann konnten Sie Ihren Firmennamen noch mal ein bisschen umswitchen. Dann passte das ja genau, dass Sie genau diese Buchstaben gewählt haben und eine andere Bedeutung geben konnten. Ja, Sie haben gesagt, 96 gegründet. Das heißt, Sie hatten 25-jähriges Jubiläum. Also herzlichen Glückwunsch für so ein langjähriges Firmenjubiläum. Dankeschön. Wir konnten es wegen Corona noch nicht feiern. Aber ich hoffe, dass es nächstes Jahr noch mal klappt zu einer größeren Veranstaltung. Ja, dann drücken wir die Daumen und dass Sie dann auch noch in unserer Nachbarschaft sind. Das haben wir noch lange vor. Ja, und ich möchte natürlich begrüßen Herrn Mora-Motta und dass Sie sich kurz vorstellen. Sie sind Schulleiter und Oberstudiendirektor von einer ganz besonderen Schule, einer weiterführenden Schule. Und bei Ihnen werden ja die Eckpfeiler sozusagen für die Transformation der neuen Arbeit gelegt. Und es geht bei Ihnen nicht nur um Fachliches, das natürlich auch, aber es geht auch bei Ihnen um diese neue Arbeitskultur, Toleranz, Respekt und gesellschaftliche Veränderungen. Das war jetzt ganz schön viel zusammengefasst schon. Ich fange mal mit meinem Namen an, Gerd Mora-Motta. Ich bin Schulleiter des BZTGs seit 2018. Davor war ich stellvertretender Schulleiter und davor Abteilungsleiter im Bereich Elektrotechnik. Ich bin selbst Ingenieur im Bereich Technische Informatik, auch in Emden studiert, weil ich auch das Praxisverhältnis da am besten fand. Das BZTG ist ja das Bildungszentrum für Technik und Gestaltung. Das heißt, wir haben zwei Schwerpunkte. Einmal die Technik, das sind die gewerblich-technischen Berufe. Es geht also los vom Bau über Tischler, über Metallberufe, Kfz, Chemielaboranten oder Chemikanten. Dann die ganzen Anlagenbauer, Gaswasser, die Installateure, Kältetechnik. Über Maler, Goldschmiede, Zahntechnik, insgesamt sind es 83 verschiedene Bildungsgänge. Die gesamte Elektrotechnik, die Informatik im Bereich der technischen Informatik, Handwerk und auch Industrie und, von der Industrie- und Handelskammer, die Industrieberufe. Zudem haben wir auch Vollzeitangebote, nämlich wir haben ein berufliches Gymnasium im Bereich Technik, wo wir in Informatik, in Medientechnik und Elektrotechnik ausbilden. Und wir haben auch Fachoberschulen, Fachoberschule Gestaltung, das ist jetzt der andere Zweig, also wo es um Kreativität geht. Und wir haben auch entsprechend die Berufseinstiegsschulen, wo eben halt Jugendliche zu uns kommen, die eben halt schlechte Startchancen im Leben hatten, die keinen Abschluss geschafft haben. Und die können bei uns den Hauptschulabschluss nachmachen. Und im Prinzip ist es möglich, ohne Abschluss bei uns an die Schule zu kommen, um im Abitur die Schule wieder zu verlassen, mit dem allgemeinbildenden Abitur, wo man dann auch zum Beispiel Arzt werden kann. Ja, das ist ja schon sehr vielseitig, dieses ganze Angebot, was Sie dort in Ihrer Schule bieten. Wir sind ja heute zusammengekommen, um zu gucken, was Sie beide verbindet. Also Sie, Herr Moramotta und Herr Sam, Sie haben ja ein gemeinsames Projekt gemacht und da verbindet Sie wahrscheinlich ja noch mehr als der gemeinsame Studienort. Und es geht um dieses gemeinsame Projekt der CO2-Warnampel. Das ist ja Ihre Innovation gewesen. Und uns würde uns natürlich interessieren, wie haben Sie sich überhaupt zu diesem Projekt zusammengefunden? Wir haben ja schon mal im Vorgespräch erfahren, dass Sie beide Tüftler sind, beide gerne an Dingen arbeiten, etwas ausarbeiten. Und in der Corona-Zeit gab es ja auch noch ein bisschen Zeit. Vielleicht mögen Sie uns dazu mal so ein bisschen was Näheres ausführen und wie dann diese Zusammenarbeit zustande gekommen ist. Das Entscheidende ist, glaube ich, dass wir beide uns begeistern für Technik. Und ich bei mir zum Beispiel, ich habe im Haus eine große Werkstatt im Keller und meine Frau macht Yoga, ich mache bastel im Keller rum. Und die Idee ist für mich so gekommen, dass ich in der Corona-Zeit Weihnachten viel Zeit hatte. Man konnte, es gab die Beschränkungen der Besuche. Und da habe ich gedacht, Mensch, so eine CO2-Ampel, das ist eine Geschichte, die man gut im Unterricht verwenden könnte. Und natürlich auch im Rahmen der Corona-Pandemie dann auch benutzen kann, um eben halt zu gucken, wie ist die Luftqualität und wann müssen wir lüften und wann nicht. Und dann habe ich einfach mir einen CO2-Sensor bestellt. Ich habe das vor 3 Jahren schon mal als Idee gehabt. Damals gab es aber nur Sensoren, die sehr, sehr kritisch waren im Aufbau und in der Justage. Und deswegen haben wir uns zufällig auch für beide für den gleichen Sensor entschieden, der aus der Schweiz kommt und der wirklich einfacher handhabbar ist und vor allen Dingen auch einfacher zu kalibrieren ist. Und dann habe ich mich über Weihnachten hingesetzt und habe einen Prototypen gebaut und den habe ich anschließend dann meiner Leitungsrunde vorgestellt. Und die haben natürlich gemerkt, dass da Leidenschaft drin sitzt und die haben gesagt, Mensch, treib das doch mal voran. Und dann habe ich verschiedenste Kollegen das gezeigt und dann hat sich so ein 2, 3 Kollegen gefunden, die eben halt mit mir dann das ganze Projekt weiter vorangetrieben haben. Ja, bei mir war es so, dass wir uns einmal schon mal mit dem Thema Sensorik, CO2-Sensorik beschäftigt hatten. Ich glaube, wie bei Herrn Moramotta. Und jetzt ist das eigentlich nicht unser Kerngeschäft. Wir machen eigentlich Produkte für B2B, wie das heißt, also für Geschäftskunden, für Gebäudetechnik, wo ein Elektroinstallateur ins Spiel kommt. Und wir haben bisher keine Produkte für Endkunden gemacht, die man also einfach Consumer Products, die man einfach verkaufen kann und einfach so von normalen Menschen in Betrieb genommen werden können. Und nachdem wir uns die Sensorik angeschaut hatten, haben wir gesagt, Mensch, das ist eigentlich nicht genau das, was wir machen können bisher oder gemacht haben. Und es gibt ja auch schon so viele Produkte am Markt, die sich mit CO2 beschäftigen. Das ist ja nicht die Idee, eine CO2-Ampel an sich herzustellen. Und dann habe ich das so ein bisschen liegen lassen und bin dann in unserer NWZ, in unserer Tageszeitung, plötzlich auf den Bericht von Herrn Moramotta gestoßen oder über Herrn Moramotta gestoßen, über die CO2-Ampel, die als Prototyp beim BZTG entwickelt wurde, und habe mir gedacht, Mensch, warum hat er das eigentlich gemacht, wenn es eigentlich so viele CO2-Ampeln gibt? Und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und dann sind eigentlich 2 wesentliche Aspekte für mich rausgekommen. Das eine ist eine Ampel, die nicht so teuer ist. Also die größeren Ampeln, die eben viel Licht auch haben, sind alle schon deutlich teurer. Dass das dann durch Elektronikverknappung und so am Ende auch nochmal teurer wurde als gedacht, ist eine andere Geschichte. Und das zweite ist eben, dass es viele Produkte gibt, die man aber nicht so schön auf den Tisch stellen kann, die nach allen Seiten leuchten, also so 360 Grad Beleuchtung. Und dieser Prototyp von Herrn Moramotta hat das eben alles beinhaltet. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das ist doch vielleicht nochmal es wert, sich da zu engagieren. Und wie schon erwähnt, ist das eben nicht unser Kerngeschäft. Deshalb haben wir gesagt, wir entwickeln eine CO2-Ampel zur Marktreife auf Basis des Prototypen vom BZTG und auch mit dem BZTG zusammen und tragen die Entwicklungskosten als Unternehmen und verkaufen die dann zum Selbstkostenpreis an Schulen, Behörden und Einrichtungen, wo eben viele Menschen zusammenkommen und wo es wichtig ist, dass möglichst viele Menschen geschützt werden. Und gerade im Schulbereich ist diese Ampel auch, das kann man mittlerweile sagen, sehr beliebt. In der Stadt Oldenburg sind viele davon in den Schulen in Betrieb gegangen und sie sind eben super einfach zu benutzen, weil sie eben sich selbstständig kalibrieren. Man steckt eigentlich nur einen Stecker rein. Man sieht das Licht sehr weit. Und ein Gimmick, das noch im Laufe der Zeit entstanden ist, einer unserer Entwickler ist farbenblind und hat gesagt, Mensch, ich kann eigentlich gar nicht richtig sehen, was für eine Farbe da jetzt gerade angezeigt wird. Und dann haben wir noch einen Dyschromatopsie-Modus, also einen Farbfehlsichtigkeitsmodus eingebaut, dass die Ampel in unterschiedlichen Frequenzen pulsiert, wenn sie eben die Farbe wechselt. Wir haben natürlich jetzt hier im Podcast keine Bilder zu zeigen, deswegen wäre es ganz schön, wenn Sie noch mal ganz kurz beschreiben, wie sieht diese Ampel eigentlich aus? Ich finde das auch super spannend, was farbig zu gestalten und dann in der Entwicklung darauf zu stoßen, dass nicht jeder Mensch Farben erkennen kann und dass Sie Ihre Entwicklung gleich weiter betrieben haben. Das finde ich sehr spannend. Vielleicht erklären Sie ganz kurz, wie funktioniert diese Ampel? Wie muss man sich das vorstellen? Also vielleicht ganz kurz zum Design. Mir war wichtig, so bei der Entwicklung schon beim Prototypen, beim ersten Prototypen, dass man die Ampel gut sichtbar hat und dass sie gut aussieht. Ich bin Apple-Fan und da soll alles möglichst einfach sein. Ich wollte auch nicht 10 Schalter an so einer Ampel haben, sondern nur einen Stecker, das ist die Stromversorgung, das war's. Die Kalibrierung und so, das hab ich beim Prototypen haben wir das gelöst über Read-Kontakte. Das heißt, man muss an einer bestimmten Stelle bei der Ampel mit Magneten dran gehen und dann geht die Ampel in einen Kalibrierungsmodus, wenn es dann mal komische Werte anzeigt. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Stecker oder Schalter oder so, sondern nur diesen einen. Und den haben wir relativ robust gewählt, weil wir natürlich wissen, in den Klassenräumen, die Schüler nehmen das Ding in die Hand und da müssen wir halt ein bisschen darauf achten, dass das eben halt robust ist und eben halt nicht so schnell kaputt gehen kann. Der zweite Aspekt war, dass wir das nicht zu groß haben wollten, aber auch so, dass man schon was in der Hand hat. Und deswegen ist das ungefähr 10 mal 10 mal 10 cm groß, dieser Würfel, und hat an allen Seiten, also auch unten und oben, eine Plexiglasplatte, die so ein bisschen milchig ist, das, was in der Werbung auch immer verwendet wird. Und innen drin sind LEDs, die dann angehen, halt in den entsprechenden Farben, sodass diese LEDs das Licht verteilen diffus über diese Acrylglasplatten. Und bei den Prototypen war auch noch ein Display mit drin, das haben wir in der Schule immer, wo der CO2-Gehalt und die Luftfeuchtigkeit angezeigt wird. Und von daher war das der Prototyp, den wir jetzt auch überall in den Klassen im Betrieb haben. Also wir haben den selber gebaut mit 3D-Druckern. Das wird Herr Sam gleich nochmal erzählen, dass das in der Produktion natürlich nicht möglich ist, weil wir für so ein Gehäuse allein schon 11 Stunden Druckzeit benötigen. Und wir haben allein jetzt 120 Ampeln für das BZTG produziert selber und gelötet und getan. Und das ist eben halt vom Arbeitsaufwand her überhaupt nicht machbar und auch von der Haltbarkeit wahrscheinlich wäre das ein Problem. Von daher sind wir aber ganz stolz, dass wir diese Ampel haben. Wir haben den muss ja mal Luft haben in der Ampel drin, damit der CO2-Gehalt gemessen werden kann. Deswegen ist auf jeder Seite das BZTG als Schriftzug reingestanzt worden mit dem Lasercutter, sodass da der Luftzug durch die Ampel durchgeht. Und das sieht natürlich auch nett aus, ist Werbung auch natürlich. Wir nehmen das Ding auch mit zu bestimmten Veranstaltungen. So, und jeder will sich das Ding angucken und in die Hand nehmen und mal gucken, so, was ist das eigentlich und wie funktioniert das. Das ist ja schon sehr spannend. Jetzt in der Ausführung ist es sehr professionell, als Sie gerade das Thema 3D-Druck angesprochen haben. Das ist ja natürlich dann eher noch so eine manuelle Fertigung. Und jetzt haben Sie den Schritt zu einer industriellen Fertigung gemacht. Wie hat denn die eigentliche Ausarbeitung und Zusammenarbeit mit der ISE dann stattgefunden? Also Sie haben jeweils in Ihren Büros bzw. im Hobbykeller etwas entwickelt. Das ist dann zusammengetragen worden. Und sie hat noch bestimmte Vorstellungen, das soll so im Apple-Design oder in der Einfachheit sein. Aber wie muss man sich dann die Zusammenarbeit vorstellen? Auf der einen Seite ist es ein Schulbetrieb, auf der anderen Seite ein Unternehmen im Softwarebereich, was mit Geschäftskunden arbeitet oder für Geschäftskunden. Und jetzt war es ein ganz anderer Anwendungsbereich. Wie hat die Zusammenarbeit da stattgefunden? Also erst muss man sagen, dass wir auf der großartigen Vorarbeit des BZTG aufgesetzt haben. Und Herr Moramotta hat uns eben die Motivation, warum das Gerät so aussieht, wie es aussieht, wie er das eben auch so schön zusammengefasst hat, beschrieben. Und dann kommt man eben in den Prozess, es ja, produktionstechnisch auf einen Stand zu bekommen, dass es eben für Massenproduktion in Anführungszeichen, wir haben jetzt reden so von 1500 jetzt in unserem Fall, dass das funktioniert und natürlich alle technischen Prüfungen absolvieren muss. Und da gibt es dann immer einige Veränderungen, die eintreten. Also das endgültige Produkt hat oben und unten keine durchsichtigen Kunststoffabdeckungen mehr, weil das so produktionstechnisch für die Sache dann schwierig geworden wäre. Was wir behalten haben, ist diese Drumherum-Sicht. Das ist eben das, was, glaube ich, ein Kern dieses Produktes ist, dass man es schön drum sehen kann. Und die Einfachheit der Benutzung. Wir haben dann, weil es doch am Ende immer noch mehr Sachen gibt, die man gerne einem Anwender vielleicht zur Verfügung stellen möchte, was aber für die Schulen jetzt gar nicht so interessant ist. In der Grundschule soll das Ding nur leuchten. Ja? Im BZTG will man die Werte sehen. So. Um aber Kosten zu reduzieren und nicht überall Displays einzubauen, haben wir uns am Ende dafür entschieden, dass das User-Interface bei uns primär über Bluetooth geht, also über eine Funkverbindung. Und es gibt eine Smartphone-App und man kann dann in dieser Smartphone-App eine Kalibrierung durchführen oder die einzelnen Werte wie die Temperatur, CO2-Gehalt und ähnliches sehen und kann auch die Grenzwerte ändern zum Beispiel. Also die sind für uns vernünftig vorgegeben. Da gibt es ein Bundesamt, das diese Werte auch beschreibt. Aber wenn jemand jetzt eben gerade im Forschungs-, im Lehrbereich mal andere Dinge ausprobieren möchte, kann er diese Werte auch da ändern. Und damit ja, konnten wir jetzt an der Stelle das User-Interface erweitern, ohne die Kosten eben für alle dann zu erhöhen. Darüber hinaus müssen solche Produkte bei der technischen Prüfung auch zum Beispiel einen Falltest aus 3 Metern bestehen in der Packung, aber aus 3 Metern, da kann man eben nicht Prototypen in der Regel, wenn man die aus 3 Meter fallen lässt, dann gehen sie halt kaputt. Ja, also es muss eben ein bisschen anders sein, dann muss das ja auch noch vom Gehäuse her eben in größeren Stückzahlen produziert werden können. Da mussten wir uns aufgrund der Kürze der Zeit für Fräsen aus dem Vollen entscheiden. Das ist ökologisch natürlich total bitter, weil man ja relativ viel des Plastiks, des Kunststoffs wegfräst. Aber ist jetzt in der Kürze der Zeit einfach nicht anders machbar gewesen. Ja, und damit eben dann das BZTG auch irgendwie wieder eingebunden werden konnte, sind die Schaltpläne und die Quellen für die Firmware, also für die Software auf dem Gerät, das nennen wir Firmware, und die Software auf dem Smartphone, also die App, sind diese Quellen öffentlich zugänglich auf Anfrage bei uns, sodass dann auch Schulen wie BZTG, aber auch eigentlich andere Einrichtungen, andere Schulen hier selber einfach mal sich hinsetzen können und ein bisschen weiter basteln können, auch Modifikationen vornehmen können, wie man möchte. Ich will vielleicht einen Aspekt noch ergänzen, das haben wir vorhin ein bisschen vergessen. Das Besondere dieser Ampel ist auch gegenüber den anderen Ampeln, die auf dem Markt sind, dass wir die Firmware tauschen können. Und zwar, das kann man direkt machen über Bluetooth, bei der professionellen Ampel, die man kaufen kann. Und bei uns ist es per WLAN, sodass verschiedene Modifikationen, die man im Laufe des Betriebs so feststellt, zum Beispiel ist bei uns am BZTG natürlich nach 14:45 sind keine Klassen mehr da. Da habe ich jetzt ein Firmware-Update draufgespielt, dass die Ampel um 7:45 morgens angeht und um 14:45 ausgeht. Und am Wochenende natürlich Samstag, Sonntag ist auch die Ampel aus automatisch. Und die nächste Stufe wird dann sein, dass sie sich Daten aus dem Internet zieht, wann Ferien sind, sodass man sie also ständig am Netz haben kann. Und sie schaltet sich automatisch ein und aus. Und das sind natürlich auch Schülerideen zum Teil, die wir dann sozusagen mit den Schülern auch besprechen und dann zum Teil auch programmieren, denn die Schüler bei uns am BZTG lernen Embedded Systems Programmierung und das ist genau das, was man da machen muss, nämlich kleine Mikrocontroller zu programmieren. Herr Sam und Herr Moramotta, Sie haben ja schon einige Fragen beantwortet, die ich auf meiner Liste habe. Aber das Außergewöhnliche dieser nicht ganz zufällig entstandenen Zusammenarbeit zwischen Schule und einem IT-Unternehmen, was würden Sie sagen, in einem Ort zusammengefasst? Ist das die Gemeinwohlorientierung? Das haben wir herausgeholt, dass Sie auch sagen, das wird der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt zum Selbstkostenpreis. Der Wissenstransfer in den jeweiligen System geht weiter. Vielleicht ganz kurz dazu eine Rückmeldung von Ihnen. Ja, da haben wir, glaube ich, ein bisschen unterschiedliche Motivationen. Für uns ist es natürlich so, wir können uns jetzt nicht nur Projekte leisten, bei denen wir was fürs Gemeinwohl tun, muss man ehrlicherweise als betriebswirtschaftliches Unternehmen sagen. Das heißt, wir haben das jetzt in dem Fall natürlich aufgrund der gesellschaftlichen Krise, die durch das Coronavirus entstanden sind, getan. Das heißt nicht, dass man das nicht ab und zu mal machen kann, aber letztlich am Ende des Tages muss natürlich auch müssen wir auch Geld verdienen. Tatsächlich ist es in dem Fall jetzt so, dass aus diesem Projekt noch eine kommerzielle Variante, ich nenne die jetzt mal kommerziell, entsteht, die noch ein paar mehr Dinge misst und die Integration in Smart Home bekommt, Apple HomeKit, sodass wir noch ein Gerät bauen, das dann noch ein bisschen Apple-liker aus, also noch ein bisschen hochwertiger, auch von der Verarbeitung natürlich dann auch ist, weil es eben dann auch eben ein Produkt ist, das stärker auf Design Wert legt und auf Smart Home, auf Komfort, was eben bei Apple-Produkten und vergleichbaren Produkten eben auch nochmal ein anderes Klientel ist, natürlich jetzt als das Klassenzimmer. Und ja, für uns war das eben erstmal eine wichtige Unterstützung für primär ja Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit. Und das ist jetzt eigentlich eher ein Zufall, aber natürlich ein sehr netter Zufall für uns, dass wir daraus so ein Projekt weiterentwickeln können. Und natürlich auch, Herr Moramotta hat es schon gesagt, es gibt ja auch Ideen von anderen, dann vielleicht auch in dieser Kooperation eben weiter zusammenarbeiten können. Was haben die Schüler aus dem Projekt gelernt? Was würden Sie sagen, Herr Moramotta? Naja, die Schüler sehen natürlich, dass das, was man als Prototypen baut, noch lange nicht verkauft werden kann. Und die Schüler fanden das total interessant, dass man Prüfungen machen muss. Allein diese Fallprüfung, das war mir auch neu, dass solche Dinge geprüft werden müssen. Und da gibt es eine ganze Reihe an Dingen, die berücksichtigt werden müssen, wenn man sowas, ich sag mal, bei Amazon kaufen will. Und das war für die Schüler natürlich, die ja dann irgendwann rausgehen in die Praxis und auch vielleicht das eine oder andere entwickeln müssen, nochmal der Hinweis, okay, ich habe bestimmte Dinge zu berücksichtigen, ich brauche ein CE-Kennzeichen und so weiter, ich muss fürs Netzteil, gibt es genaue Vorschriften. Das war schon ein richtiger Lernprozess und natürlich dann auch zu sehen, wie kann sowas praktisch umgesetzt werden? Reicht da ein 3D-Drucker oder muss man da vielleicht noch ein paar andere Dinge machen, um das nachher in großen Stückzahlen zu produzieren? Und das andere, wo ich bin also Lehrer, der auch Programmieren unterrichtet, gerade im Embedded-System-Bereich, dass man natürlich Programme dokumentieren muss, dass sie bestimmte Strukturen haben müssen, dass ja nicht ein Mann oder eine Frau so ein Programm schreibt, sondern das macht man im Team, dass Schnittstellen benannt werden müssen. Und das wird denen natürlich dann klar, wenn so ein Produkt dann umgesetzt wird in die Praxis, dass man das in einer Firma entwickelt, dass diese Dinge, wovon ich immer nur in Theorie erzähle, jetzt mal in der Praxis gesehen werden können. Und dann ist natürlich für die Schüler viel klarer, dass das total wichtig ist, dass sie das können. Und Herr Sam, was würden Sie sagen, was hat Ihr Team Ihres Unternehmens mitgenommen? Waren die auch angetriggert? Also erstmal kann man sagen, dass dieses Projekt einen unheimlichen Motivationsschub auch so ein bisschen bei uns ausgelöst hat, weil alle es erstmal ganz toll fanden, dass wir uns als Firma da eben auch engagieren. Und alle, die bei dem Projekt mitgemacht haben, haben sich voll reingehängt. Am Ende wird es ja dann doch immer ein bisschen knapper. Die Ampel kann jetzt auch nicht ewig brauchen, bis sie fertig ist. Sonst braucht sie irgendwann keiner mehr. Also sie musste vor dem Winter in den Markt kommen. Da haben sich alle reingehängt. Wir haben auch gelernt, dass ein paar Dinge auch für uns, die wir seit über 25 Jahren grundsätzlich im Geschäft der Elektronik und der Softwareentwicklung sind, dass auch wir noch neue Dinge lernen und Dinge unterschätzen. Also wir haben bisher uns nichts mit Gehäusen beschäftigt. Und wir haben einiges lernen müssen, wie man Gehäuse designt, wie man Luft in das Gehäuse bekommt, wie viel Acrylglas, wie viel Prozent Transparenz Acrylglas braucht, damit es gut leuchten kann. Also da sind viele Dinge bei uns passiert. Und das Schlimmste war eigentlich die Bluetooth-Kommunikation. Also es stellte sich dann raus für uns, dass Bluetooth zwar standardisiert ist, aber auf den Android-Betriebssystemen so unterschiedlich funktioniert, dass, da kann man im Internet, glaube ich, Bücher drüber lesen, aber das haben wir vorher nicht so wahrgenommen, sodass wir viel mehr Zeit, als wir dachten, in diese App-Entwicklung mit der Bluetooth-Kommunikation investiert haben. Aber das sind eben Dinge, die man dann eben lernt und ja, das gehört natürlich auch wir lernen jeden Tag was Neues dazu. Und ja, es hat allen Spaß gemacht und wir hoffen, dass nicht so eine Situation nochmal dazu führt, dass wir es tun müssen. Aber wir werden sicherlich noch weitere Projekte in Zukunft finden, die wir gemeinsam machen können. Es ist ermutigend und wir wollen mal den Terminus technicus Wissenstransfer beleuchten. Sie haben ja schon dargestellt, beide, was in der Gruppe jeweils passiert ist, wer voneinander was gelernt hat, weil das auch sehr komplex ist. Im allgemeinen Sprachgebrauch, sagen wir immer, Wissenstransfer findet zwischen Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen statt. Und da sind auch die staatlichen Förderprogramme drauf ausgerichtet. Aber hier ist es ja eine Zusammenarbeit, ein Wissenstransfer, der auf einer etwas niedrigeren Stufe zwischen Wirtschaft und Schule stattfindet. Ist das aus Ihrer Sicht, was eigentlich viel stärker verstärkt weiterverfolgt werden sollte, stärker beleuchtet, stärker unterstützt werden müsste? Ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Es gibt, glaube ich, viele versteckte Talente. Beim BZDG gibt es jetzt bestimmt besonders viele, weil diese Schule da auch diese Ausrichtung hat. Ich selbst habe ja mit 12 relativ viel programmiert. Also ich glaube, es gibt viele versteckte Talente in Schulen. Und das klassische Betriebspraktikum ist natürlich schon ein Stück, ein kleiner Baustein. Aber ich glaube, da wäre mehr möglich, wenn man sich mehr austauschen würde. Wir haben uns jetzt zufällig über die Zeitung in Anführungszeichen getroffen. Wenn der Artikel nicht da gewesen wäre, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, beim BZDG zu schauen, ob die zufällig eine CO2-Ampel als Prototyp entwickelt haben. Also ich glaube, da geht mehr. Und das ist auch, glaube ich, nicht unbedingt eine Frage des Geldes, sondern der Organisation. Also da könnte man sich bestimmt noch Dinge überlegen, auch auf kommunaler Ebene, wie man solche, ja, so einen Austausch über Interessenslagen und was Ideen besser organisieren könnte. Also schulischerseits haben wir schon einige Projekte am Laufen. Wir haben eine Technikerschule, die achtwöchiges Praktikum machen in den Firmen und da entwickeln sie immer Prototypen. Das heißt, da haben Firmen Wünsche, dass sie irgendwie ein Produkt entwickeln möchten oder eine Steuerung, und da haben die Technikerschüler dann, gehen dann 8 Wochen in diese Firma und können dann da einen Prototypen entwickeln. Das ist so die eine Schiene. Das andere ist, wir haben seit 3 Jahren ins Leben gerufen, ist jetzt in der Pandemie ein bisschen zurückgegangen, aber wir starten jetzt wieder eine Digitaloffensive gestartet mit Auszubildenden, die eben halt in einem oder an einem Nachmittag, und die Firmen unterstützen das insofern, dass sie denen dann freigeben, in die Schule kommen und dann auch Projekte machen, entwickeln. Und vor allen Dingen auch die Zusammenarbeit lernen zwischen zum Beispiel einem Elektriker und einem Informatiker, sodass daraus dann auch ganz tolle Projekte entstehen. Und das wollen wir weiter fördern. Aber ich sehe das genauso wie Herr Sahm. Man müsste eine Börse, so eine Art Börse schaffen, wo Ideen reingestellt werden, wo beide Seiten Ideen reinstellen können. Und dann ergeben sich vielleicht Vernetzungen, von denen man jetzt noch gar nicht weiß, wo die alle hinführen könnten. Das finde ich sehr spannend mit dieser Börse, ja, um diese Interessen zusammenzuführen. Bei Ihnen, Herr Sahm, ist das ja zufällig sozusagen über die Zeitung passiert, aber auch nur, weil Sie die Initiative ergriffen haben. Also es haben ja auch noch andere Leser genau diesen gleichen Artikel gelesen, und wahrscheinlich, vielleicht gab es auch den einen oder anderen, der auch irgendetwas in seinem Keller erarbeitet hat und nicht zum Telefonhörer gegriffen hat. Also es braucht irgendwie... Ja, es braucht so eine Offenheit, es braucht Ideen. Sie haben jetzt gerade gesagt, diese Praktika oder auch diese Ausbildungsinitiative. Ich habe auch auf der Webseite der BZTG gelesen, dass Sie bei Jugend forscht schon im 10. Jahr in Folge dabei sind. Das ist ja schon so eine Offenheit, eine Mentalität für genau diese Punkte. Und überall auf der Welt entstehen neue Ideen, irgendwie Lösungssuchen für die kniffligen Herausforderungen. Wir haben so viele Herausforderungen für das nachhaltige Wirtschaften, für die Welternährung, für die Erhaltung der Gesundheit im demografischen Wandel, aber auch ganz konkret um die Verbesserung der kollaborativen Zusammenarbeit. Und was sind denn aus Ihrer Sicht so die wichtigsten Rahmenbedingungen für die Entstehung von Innovationen oder innovativen Lösungen? Also was braucht es generell, so Mindset, wie Sie beide mitbringen, aber was braucht es für Rahmenbedingungen? Woran könnten wir alle schrauben? Also aus schulischer Sicht verändert sich im Moment ja ganz viel. Also die ganze Welt verändert sich, die berufliche Welt verändert sich, die Anforderungen werden anders. Ich nenne da nur 21st Century Skills, was Sie gerade schon erwähnt haben. Kollaboratives Arbeiten, Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation, Teamarbeit und so weiter. Das können wir mit den normalen Mitteln in der Schule gar nicht mehr machen. Wir können nicht mit einem Konzept der Lernfelder und von der Didaktik her, dass wir es frontal machen, funktioniert das nicht mehr. Deswegen ist die Berufsschule schon sehr weit. Wir machen schon seit 15 Jahren handlungsorientierten Unterricht. Das heißt, wir nehmen Handlungen, die in der im Betrieb stattfinden, mit in den Unterricht und arbeiten das didaktisch auf. Das reicht aber nicht. Wir müssen jetzt ganz neue Wege gehen und den Schülern müssen halt diese Dinge in der Praxis auch lernen. Das heißt, wir arbeiten gerade jetzt aktuell dran, ein kooperativ offenes Lernen, cool nennt sich das, einzuführen. Da werden einige Kollegen ausgebildet werden. Und mit diesem neuen Stil wird der Lehrer zum oder die Lehrerin zum Lernberater. Und man versucht eben halt zu gucken, wie weit sind die Schüler, was ist deren Selbstlernkompetenz und kann man sie alleine schon Aufgaben lösen lassen. Und das steigert sich dann über die Zeit der Ausbildung. Dazu brauchen wir natürlich andere Räume. Wir brauchen sogenannte Lernwelten, wo sich Schüler zurückziehen können. Wir brauchen natürlich die Technik, die Medienausstattung dazu und natürlich auch ein bisschen Geld, weil Projekte kosten Geld. Wir müssen ein Labor ausstatten, wo eben halt Schüler an Lasercuttern arbeiten können, an 3D-Druckern, an Fräsen, wo sie löten können. Also wo sie sozusagen die ganzen Dinge, die sie erarbeitet haben, dann auch umsetzen können. Und dabei entstehen natürlich Prototypen. Und ich weiß, dass meine Schüler, die ich jetzt habe in meinem Ausbildungsjahr, wahnsinnig kreativ sind und total gute Ideen haben, auf die ich jetzt nie kommen würde. Und das ist natürlich eine Quelle, auf die muss man zugreifen. Und ich sage immer, die Schüler muss man gar nicht motivieren. Wenn man begeistert von dem ist, was man macht als Lehrer und einfach sagt, Mensch, macht doch einfach mal, sucht euch Dinge aus eurem Umfeld, wo habt ihr Lust drauf? Da gibt es immer total klasse Ideen, die umsetzen und auch wirklich da ganz viel Energie und Zeit reinstecken. Das ist ja super, dass es da so motivierte Schüler gibt oder wenn sich das dann so überträgt in so einer Welle. Ich gebe mal die Frage an Herrn Sahm weiter. Bei Ihnen ist ja dann wirklich der Berufsalltag, auf den dann diese jungen Menschen stoßen. Und Sie haben wahrscheinlich als IT-Unternehmen schon eher das kollaborative Arbeiten, das ist ja in der IT-Welt eher schon zu Hause, da hat es ja auch die Wurzeln und offene Räume. Wie gelingt dieser Übergang zwischen Schule und Beruf? Geht das so nahtlos? Finden Sie auch in diesen jungen Leuten genau die Mitarbeiter, die Sie jetzt brauchen? Ist das, macht die Schule da schon genügend? Wie passt das zusammen? Also, dass die Schule da grundsätzlich genügend macht, das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Dass man immer gleich die Leute hat, die man schon braucht, das kann natürlich so nicht sein. Also ich glaube, Herr Moramotta ist da schon relativ innovativ, aber jemand, der aus dem schulischen Betrieb kommt und dann in eine Arbeitsausbildungswelt und in eine Arbeitswelt kommt, da gibt's auch, da muss man auch sich nochmal neue Dinge erfinden und sich ändern, das glaube ich schon. Sie haben eben von Rahmenbedingungen gesprochen und Herr Moramotta hat jetzt natürlich auch so ein bisschen auf diese schulischen, eher auch gesetzlichen und formalen Rahmenbedingungen. Bei uns sind es eigentlich eher die kulturellen Rahmenbedingungen. Also man muss die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begeistern, da bin ich ganz bei meinem Kollegen. Was, glaube ich, in der IT-Welt schon sehr weit vorangeschritten ist, im Gegensatz zu anderen Unternehmen, wenn ich da an früher denke, an einem Industriekonzern, für den ich früher viel gearbeitet habe, da hatten alle Abteilungsleiter einen Doktortitel. Jetzt habe ich nichts gegen Menschen, die einen Doktortitel haben. Es gibt ja fantastische Doktorarbeiten, aber man darf die Kompetenzen aus meiner Sicht nicht an einem Doktortitel festmachen. Wir haben einen super brillanten Softwareentwickler, der ist bei uns in die Ausbildung gekommen. Der konnte eigentlich schon programmieren. Der hat dann noch eine Ausbildung gemacht. Der ist jetzt knapp über 20 und ist der beste Programmierer, den wir haben. Was kann ich dem noch beibringen? Erfahrung. Was denen fehlt, ist natürlich die Erfahrung. Nur eine Technik zu beherrschen, schlägt am Ende nicht jemanden, der ganz viel Erfahrung hat. Aber der Erfahrung hat und älter ist, kommt vielleicht irgendwann auch nicht mehr im IT-Bereich mit der Technik hinterher. Deshalb glaube ich, dass diese Teams, also diese Diversität, die gibt es nicht nur mit Geschlechtern und sexuelle Orientierung, Hautfarbe, sondern auch alt und jung. Und worauf man hinarbeiten muss, ist, dass die Alten und die Jungen gut zusammenarbeiten. Dass sie sich gegenseitig motivieren, dass der Ältere akzeptiert, dass der Junge irgendwas viel besser kann. Und das wird man nicht mehr aufholen können. Das ist einfach so. Ja, ich werde nicht mehr so gut programmieren können wie dieser junge Kollege. Aber wenn wir zusammenarbeiten, dann merke ich die Erfahrung, wie man gewisse Dinge dann angeht. Da kann ich ihm noch was beibringen. So wie er mir beim Programmieren auch regelmäßig hilft. Und wenn man das hinbekommt, dass die Menschen so zusammenarbeiten und nicht der eine sagt, ich bin aber älter und ich habe auch einen Doktortitel und deshalb muss das alles erlaubt. Also ich habe ja selbst kein Studium absolviert. Das ist bei mir, mein Bruder hat ja studiert in Emden und ich bin ja ein bisschen jünger und bin ihm dann einfach mit der Firma hinterhergefolgt. Ich war immer Freelancer und habe früher Computerspiele programmiert, also etwas aus dem gar nicht technischen Bereich sozusagen. Und ich mache einfach die Erfahrung, dass man jeden Menschen eben kennenlernen muss und dessen Stärken eben fördern muss. Und das heißt natürlich nicht, dass eine vernünftige Ausbildung bis hin zu Studium und Doktorarbeit ein Malus ist, so meine ich das nicht. Aber es ist eben nicht alles. Ja. Und ja, wenn man so eine Offenheit in der eigenen Firma auch hat, in den eigenen Teams, dann hilft das eben ungemein, dann, dass so Stimmungen entstehen und dass sich dann alle gegenseitig unterstützen. Sie sprechen da einen sehr wichtigen Zeitgeist an, dass wir gerade in diesem Wandel sind, dass sich klassische Hierarchien auflösen, dass nicht alles an einer akademischen Ausbildung hängt, sondern wirklich daran, was kann jemand und nicht worin ist jemand ausgebildet, sondern was tut er, welche Talente hat er, wo kann man ihn fördern. Und Sie haben ja gerade so ein super Beispiel da beschrieben. Jetzt ist das natürlich in der IT-Landschaft vielleicht schon ein bisschen weiter gediehen als in anderen klassischen, vielleicht auch hierarchisch organisierten Organisationen. Wenn jetzt jemand da draußen genau Ihre Botschaft hört, was hätten Sie denn für einen Tipp oder haben Sie einen Tipp, wie man so eine klassische Organisation, wo früher sehr viel Wert auf akademische Ausbildungen oder auf Lebensläufe, auf glatte Lebensläufe Wert gelegt wurde. Wie könnte man so eine Organisation begleiten oder wie könnte man das langsam, ohne dass sich einige dann fragen, ja, ist das noch meine Firma, möchte ich in dieser Organisation noch weiterarbeiten? Also wie könnte man die begleiten und wie könnte man so einen Wandel organisieren? Haben Sie da irgendeinen Tipp? Puh, das ist eine sehr große Frage. Wenn ich brutal antworten müsste, würde ich sagen, der Wandel kommt, weil die Menschen dort nicht mehr arbeiten wollen. Ja. Das ist ja auch ein bisschen unser Vorteil heute. Ich kann nicht das Gehalt eines Siemens-Mitarbeiters so bezahlen. Ja. Aber wir haben Leute von Siemens, die bei uns arbeiten, weil sie sagen, ich habe einfach so viel Spaß bei euch. Ja, und Geld ist nicht alles. Schlecht bezahlt werden die auch nicht. Und deshalb bin ich bei euch. Also ich würde es mal umgekehrt sagen, jeder, der sich nicht wandelt an dieser Stelle, im IT-Bereich ist das sehr eklatant, auch was mobiles Arbeiten, Homeoffice und so weiter angeht, der hat keine Mitarbeiter mehr in absehbarer Zeit. Und das geht im Augenblick unheimlich schnell. Also diese Umstellung der Arbeitswelt, dass es egal ist, von wo aus ich arbeite, das ist natürlich nicht bei allen Jobs immer egal. Aber das sorgt eben dafür, dass die Menschen auch mobiler im Sinne von Arbeitgeber geworden sind. Ja, und deshalb, also ich bin kein Trainer oder Berater für Industriekonzerne, aber ich glaube, die werden das, die wissen das ja auch, die müssen sich alle umstellen. Und da gibt es Leute, die da das viel professioneller können als ich, aber das wird sehr schnell vonstatten gehen müssen für die, die am Markt bleiben wollen, sonst kriegt man keine Mitarbeiter mehr. Sie haben das Richtige gesagt, also einen wichtigen Punkt gesagt, man muss die Mitarbeiter dann auch mitnehmen, damit sie eben einem nicht verloren gehen. Und Sie haben es ja auf eine Weise geschafft, so eine Offenheit bei sich im Betrieb zu leben, dass diese Offenheit besteht, so out of the box ein Projekt zu machen, was eben nicht zu Ihrem klassischen Kerngeschäft gehört, dann noch mit einer Schule zusammen und dann auch noch erstmal ohne damit im ersten Schritt Geld zu verdienen. Also das sind ja schon viele, viele Punkte zusammen, die da zusammengekommen sind. Haben Sie für sich so einen Schlüsselmoment, wo Sie sagen, ja, es gab irgendwie so einen ausschlaggebenden Moment in Ihrem Leben, wo sich das so etabliert oder auch zeigt? Also ich würde mal sagen, wir haben die Firma immer gegründet, nicht um reich zu werden, sondern um das tun zu können, was wir tun möchten. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied zu einigen Gründungen in diesen super IT-Jahren, in denen Milliarden versenkt wurden ja auch. Also jeder, der eine Linux-Firma aufgemacht hat, hat Milliarden bekommen und die sind ja verbraucht worden. Also ich meine, die sind ja nicht versenkt, die Leute haben ja Gehälter bekommen. Aber ich glaube, wenn man wenn man Arbeit nicht als rein zum Geldverdienen betrachtet, sondern etwas tut, worauf man Lust hat. Und ich wusste es ja, ich habe mit 8 Jahren das erste Mal am Computer gesessen. Für mich war das so früh so klar. Das hat natürlich sehr geholfen, um auch so eine Entspanntheit gegenüber den sonstigen Zwängen vielleicht mit der klassischen Karriere und klassischen Unternehmen dem gegenüber zu entwickeln. Aber so einen einzigen Moment würde ich da jetzt nicht sehen können. Ich will das für die Schule auch nochmal sagen. Wir suchen ja auch Lehrkräfte, ganz dringend übrigens. Eine Lehrkraft oder den Beruf einer Lehrkraft oder eines Lehrers, einer Lehrerin, kann man wirklich nur machen, wenn man da richtig Lust drauf hat. Das kann man nicht machen, um Geld zu verdienen. Das funktioniert nicht, sondern man hat ständig mit Jugendlichen zu tun, mit den Problemen, mit sozialen Geschichten. Man ist auch ein bisschen Vater und Mutter für einige Azubis, die sich einem anvertrauen. Also das ist ein großes Aufgabengebiet neben der Vermittlung von Technik bei uns jetzt. Und der Vermittlung natürlich, das ist mittlerweile auch ein ganz wichtiger Auftrag für uns, für die Berufsschule, also auch die Schüler kritisch zu erziehen. Politik ist mittlerweile ein sehr wichtiges Fach, das versuche ich gerade so ein bisschen noch zu pushen, weil wir feststellen, dass die Jugendlichen doch mit vielen Dingen sehr lax umgehen, auch mit Nachrichten. Und wir wollen sie ja zu mündigen Bürgern erziehen, zu kritisch denkenden Leuten, und das ist auch nachher in der Firma wichtig. Von daher ist das auch ein Aufgabengebiet. Und ich stelle zunehmend fest, dass es Bewerbungen gibt, die, und dann weiß ich schon, dass den brauche ich dann gar nicht weiter anzuhören, wenn jemand kommt aus der Industrie und sagt, ja, ich habe schon lange genug in der Wirtschaft gearbeitet, und den zweiten Satz sagt er dann nicht, aber dann weiß ich schon, okay, das ist keiner, der aus Berufung Lehrer werden will. Und solche Leute gehen in der Schule einfach psychisch kaputt. Das ist so. Die Erfahrung haben wir gemacht, und ist ja auch klar, wenn man etwas macht, was man nicht gerne macht, dann ist das ein Riesenproblem. Mein Motto ist immer, ich muss 80% der Zeit glücklich zur Arbeit gehen und in 80% der Zeit glücklich von der Arbeit wiederkommen. Dann ist das der richtige Job. Wenn das nicht so ist, dann muss ich was ändern. Weil wir haben den Auftrag, die Jugendlichen zu begleiten. Und natürlich wollen wir das Beste für die Jugendlichen, dass sie nachher einen schönen Beruf haben, wo sie viel Freude dran haben, dass sie im Leben klarkommen, dass sie eine Familie gründen, gutes Geld verdienen. Das ist unser Ziel. Und dafür brauchen wir jetzt auch viele junge Lehrerinnen und Lehrer, auch die Erfahrenen sind da wichtig, da stimme ich auch Herrn Sam zu, das ist auch ein wichtiger Austausch in der Schule, und da den richtigen Mix zu kriegen, ist im Moment sehr, sehr schwierig, weil die Arbeitsmarktlage, was Lehrer angeht, im gewerblich-technischen Bereich eigentlich eine Katastrophe ist. Ich finde das jetzt ganz erstaunlich, dass Sie beide genau nochmal diese Wurzel der neuen Arbeit, also dieses New Work-Prinzip von Friedrich Bergmann angesprochen haben. Das war ja seine Idee, also eine Arbeit zu finden, die einen stärkt und nicht eine, die wie eine milde Krankheit ist und den Menschen schwächt, sondern mit 80% Glück dort wieder rauszugehen oder mit 8 Jahren schon zu wissen, das ist meine Berufung. Das finde ich unglaublich, und das ist ja schon so eine alte Idee, und die hat jetzt natürlich gar nichts mit Bällebad oder mit Kickertisch und irgendwelchen Kneten, Lego-Spielen zu tun, sondern es hat genau diese Wurzel, etwas zu machen, was einen wirklich erfüllt und glücklich macht. Das finde ich jetzt super, dass wir über Innovation jetzt zu dieser New Work-Idee nochmal gekommen sind. Aber Jörg, du hattest auch noch eine Frage. Ja, es war auch für mich motivierend, das so zu hören. Glück, Leidenschaft, Kreativität, also Faktoren der Motivation für selbstgestaltete Projekte, was aus ihnen herauskommt. Wir hatten eben den Begriff out of the box. Stelle ich mir gerade vor, Sie sitzen drin, haben die Ideen, aber es kommt ja auch was von außen rein. Anregungen, vielleicht im Kontext von Fragen, die die Industrie bewegt, wo sie sagen, ah, da habe ich auch eine Idee. Oder Herr Mora-Mutter sagt, da könnte ich ein Curriculum entwickeln für ein bestimmtes Thema, was noch nicht behandelt worden ist. Der Wissenstransfer wäre dann sozusagen, oder der Impuls kommt von außen und Sie würden was mitentwickeln. Gibt es da aus Ihrer Sicht Bedingungen, Rahmenbedingungen, wo Sie sagen würden, es kam eben schon mal, wir bräuchten so eine Ideenbörse, dass es eben auch sichtbar wird, was wir eigentlich alles machen, umgekehrt, wo Sie selber partizipieren können. Wäre das was hier für dieses Innovationsökosystem Oldenburg und umzu, wo die Hochschulen vielleicht auch mal mit eingebunden werden? Das glaube ich auf jeden Fall. Da würden wir sicherlich uns engagieren. Es gibt ja, also wir arbeiten ja in der Gebäudetechnik und da gibt es, glaube ich, noch viele Lösungen, die noch nicht erfunden wurden. Also wenn man jetzt, Steve Jobs war natürlich legendär, aber die Idee, ein Telefon und einen Musikplayer zusammenzubringen, wo ja manche vorher gesagt haben, das wird Schwachsinn, war am Ende halt der Glücksbringer oder der Glückstreffer. Jetzt hatte Steve Jobs ein paar mehr in seinem Leben, das muss man ihm auch anrechnen. Aber das gibt es natürlich bei uns ab und zu auch. Und meistens kommt dann auch mal ein Impuls von außen. Also Steve Jobs hat übrigens die erste grafische Nutzeroberfläche von Xerox geklaut. Also der hat auch von anderen Dingen übernommen. Er hat sie dann so verfeinert und was draus gemacht, dass ein Produkt draus wurde, dass die Menschen gesagt haben, hey, das ist aber cool. Und wir sind auch darauf angewiesen, manchmal sind es auch Kunden von uns, die sagen, sag mal, kann das auch das und das? Anforderungen von außen zu bekommen und das dann umzusetzen, obwohl es eben nicht die eigene Idee ist. Man kann nicht immer die besten Ideen haben, aber man kann die beste Umsetzung daraus machen. Und das ist eben auch ein Wert. Ja, ich sehe das genauso. Also Vernetzung ist ja alles. Also ich als Schulleiter, also meine Hauptaufgabe ist zu vernetzen und ich sag mal, für die Schule in Netzwerke reinzugehen, wo es halt um Ausbildung geht, wo es um Unterstützung der Auszubildenden geht und genauso interessante Projekte an Land zu ziehen. Wir haben ein Projekt Keks 4.0, das haben wir jetzt vom Land gefördert bekommen. Da geht es um Industrie 4.0, da backen wir Kekse und verpacken die nachher automatisch auf so einer Straße. Da haben die Jugendlichen mit Begeisterung dran gearbeitet und wir sind immer noch dabei. Und dafür braucht man halt Kontakte. Man muss Networking machen, Leute kennenlernen. Und ich sag mal, was mir so ein bisschen fehlt, ist so eine Plattform, wo man vielleicht innerhalb von Oldenburg oder umzu mal Ideen einfach reinstellt. Und die müssen ja gar nicht ausgereift sein. Aber häufig sind dann ja Dinge dabei, wo man noch nie drüber nachgedacht hat. Und dann sagt man, Mensch, das ist ja vielleicht eine Idee. Und dann kann man mal drüber nachdenken. Dann kann man denjenigen vielleicht ansprechen, wie als Schule vielleicht oder das Office oder wem auch immer. Wir haben ja in Oldenburg ganz viele Institutionen, die sich mit Innovation beschäftigen. Und dann kann man vielleicht dazu kommen, dass aus Oldenburg noch mehr Start-ups in Betrieb gehen und bestimmte Dinge entwickeln. Und von daher würde ich mich an dieser Stelle auch da engagieren wollen, dass wir halt sowas oldenburgweit oder vielleicht auch über Oldenburg hinaus in Betrieb gehen lassen können. Einen Aspekt hätte ich da noch anzumerken. Und das ist der Schutz dieses geistigen Eigentums, also der Ideen. Ich war selber lange auf dem Trip, ich habe gesagt, wir machen keine Patente, wir melden nichts an. Das ist irgendwie, wenn man Ideen hat, ne, wer das Rad erfunden hat, kann ich ewig reich werden damit. Und ich musste aber erkennen, dass die, ich sag mal, die Wirtschaft global, aber letztlich auch in Deutschland und Europa schon so tickt, dass dieser Schutz am Ende, wenn man eine gute Idee hat, doch wichtig ist. Denn sonst haben sie die beste Idee und bei Amazon kann man das sehen, wenn ein Amazon-Projekt gut läuft, also dass sie bei Amazon verkaufen, dann werden die entweder bei ihnen klopfen, dass der Preis niedriger werden muss, den die an sie bezahlen, nicht den der Kunde bezahlt, oder die bauen es nach. So. Und letztlich bin ich seit einigen Jahren jetzt auch, sind wir sehr engagiert im Anmelden von Patenten und Markenrechten. Ich werde niemals ein kleines Unternehmen deswegen angehen und sagen, hey, du hast ja uns kopiert. Aber ich habe keine Lust, dass ein Großer am Ende dann davon wirtschaftlich stark partizipiert. Die meisten von denen zahlen kein oder wenig Steuern, zumindest in Deutschland. Und das ist mir doch wichtig, dass wir als Gesellschaft diesen Schutz dann doch auch in Anspruch nehmen und die Ideen nicht einfach nur ganz freigeben. Egal, von wem die Idee ist, ich finde, der hat das Recht dann auch, daran zu partizipieren, wenn es ein Erfolg ist. Danke, dass Sie das nochmal angesprochen haben, Herr Sam. Das nehmen wir auf jeden Fall auch mit, vielleicht in den nächsten, übernächsten oder überübernächsten Podcast, weil Sie ja auch wissen, dass wir uns darum kümmern, Unternehmen zu unterstützen, gerade bei diesen patent- und markenrechtlichen Fragestellungen. Geistiges Eigentum muss geschützt sein. Ich möchte nochmal auf einen Aspekt kommen, den Sie auch beide schon angesprochen haben, dass generationenübergreifende Arbeiten in Teams, also alt und jung oder älter und jung, Erfahrung gegen technisches Verständnis und Schnelligkeit. Das haben Sie für die heutige Arbeitswelt auch, finde ich, sehr treffend beschrieben. Wie war es denn früher? War das früher anders in der Zusammenarbeit? War das schlechter? Ich denke auf jeden Fall, dass es heute besser ist. Früher war es schon sehr stark hierarchisch geprägt und der Ältere hat die Entscheidung getroffen. Also das war einfach so, wenn der Auszubildende kam und hat eine und der Ältere war aber der Meinung, das muss so oder so gelöst werden. Das habe ich an vielen Stellen erlebt. Ich habe ja früher in einem großen Industriekonzern als Subunternehmer gearbeitet, wurde da aber wie ein Angestellter behandelt. Also es ging nicht um Subunternehmer, aber es geht darum, der Ältere und der besser Ausgebildete auf dem Papier, der trifft die Entscheidung. Ne? Und das ist heute anders. Das ist nicht mit allen Menschen anders. Also auch bei uns in der Firma gibt es Leute, die schon lange dabei sind, die eignen sich gar nicht für agile Teams. Das muss man einfach anerkennen. Man kann nicht jeden in ein agiles Team stecken. Man muss jeden da einsetzen, wo er gut, ja, wo er zu Hause ist. Wir haben Leute, die können einfach am besten alleine arbeiten. Denen fällt das ganz schwer, sich abzustimmen und auch zu akzeptieren, dass der andere den Code ein bisschen anders schreibt. Ja. Und die machen alleine tolle Sachen. Allein ist immer ein Risiko bei uns, weil wenn der ausfällt, muss man gucken. Also die können nicht beliebige Projekte machen. Das muss man dann ganz gut aufteilen. Geht aber. Und die setzen wir nicht in agile Teams. Ja. Man muss sich für Agilität eignen. Also man muss auch Leuten Menschen die Möglichkeit geben, sich umzugewöhnen und jetzt nicht sofort sagen, du hast ja nie so gearbeitet, das wird nicht klappen. Aber wir haben das an vielen Stellen festgestellt, dass gerade ältere Kollegen, muss man auch sagen, Schwierigkeiten haben in so völlig, also in eigenverantwortlichen Teams, in denen alle gleich sind, ja, mit ihrer Stimme, zu arbeiten. Und man muss die Jungen stärken, dass sie sich nicht immer von den Alten was erzählen lassen und dann kein Widerwort geben, obwohl sie eine andere Meinung haben. Ist in der Schule ähnlich. Also es ist ja immer so, dass die Erfahrung eines Lehrers, der so ein halbes Berufsleben hinter sich hat, schon ganz wichtig ist. Aber ich habe auch Lehrer, die können am besten alleine arbeiten, die arbeiten nicht in Teams zusammen. Es ändert sich im Moment, weil gerade auch ein Generationswechsel stattfindet. Aber das ist schon ganz, ganz wichtig, dass ich sage ich den jungen Leuten auch immer, Ideen bitte, erzählt die Ideen, die ihr habt für den Unterricht, probiert es aus, lauft mal gegen die Wand, das macht überhaupt nichts. Ausprobieren ist wichtig. Und setzt euch auch gegen die Älteren durch, auch vor allen Dingen, wenn ihr eine andere Meinung habt und sagt, ich möchte das gerne mal so machen. Das ist ganz, ganz wichtig für den Lernprozess, auch für die Schüler ganz wichtig. Und deswegen unterstütze ich diese Dinge auch, dass in Teams zusammengearbeitet wird, dass auch ausprobiert werden kann. Und wenn jemand ein Pilotprojekt machen möchte mit einer bestimmten didaktischen Sonderform, dann gucke ich mir das an. Und wenn es halbwegs sinnig ist, dann unterstütze ich das auch. Wenn es jetzt um solche Pilotprojekte geht und wir wollen natürlich auch Tipps an andere Unternehmen, die in ähnlicher Situation sind, natürlich raussenden. Was würden Sie dann so an Tipps geben? Wie sollte so ein Pilotprojekt aufgesetzt werden, wenn es um Innovation geht? Was sollten die Unternehmen vielleicht mal ausprobieren? Wo könnten sie experimentieren? Sie hatten ja gerade beide gesagt, noch nicht jeder eignet sich für diese neue Art der Arbeit. Das muss man auch berücksichtigen und man sollte auch situativ vorgehen. Aber wo würden Sie sagen, wenn ihr mal was ausprobieren wollt, um innovativer zu werden, um Innovationen auf den Markt zu bringen oder Pilotprojekte zu machen, was wären so die nächsten Schritte oder was sollten die Unternehmen mal probieren? Also auch wir haben damit angefangen, uns externe Berater, würde man es jetzt formal nennen, uns mit Firmen einzukaufen, die Agilität trainieren, ja, die überhaupt das Mindset fördern, darstellen. Da gibt es verschiedene sehr qualifizierte Firmen. Wir haben auch nicht alles selber erfunden. Ja. Und das war auch sehr wichtig, weil ich ja auch lange so nicht gearbeitet habe und ich bin ja nicht selber auf die Idee gekommen, dass man das alles umstellen kann. Also ich finde, wenn man nicht jemanden im Hause hat, der sich jetzt wirklich qualifiziert mit dem Thema beschäftigt hat, dann muss man sich diese Expertise extern erstmal holen. Auch ich habe Schulungen besucht. Was ist ein Product Owner? Was ist ein Scrum Master? Wie funktionieren diese agilen Entwicklungsmethoden? Jenseits des Programmierens eben. Das ist ja das, was wir sozusagen in der Regel mitbringen. Und das war für uns auf jeden Fall erforderlich. Wir haben sogar in einem Team, wo es eben ein bisschen länger gedauert hat, dass sich die KollegInnen darauf eingestellt haben, so zu arbeiten, länger auch einen externen Coach dabei gehabt, der die begleitet hat dabei. Also es gibt niemanden, den ich kenne, der gesagt hat, ey, wir machen jetzt agile Teams und das funktioniert, zack, und ich habe demnächst 100% gleiche Leistung. Man hat da immer erstmal einen Verlust, bis die Menschen sich, wie immer, wenn wir uns umgewöhnen, richtig umgewöhnt haben. So. Und man muss erkennen, dass es der eine oder andere nicht kann. Und das kann man auf jeden Fall mitgeben. Also, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die anderen Arbeitsformen nicht mehr im heutigen Zeitalter realistisch durchsetzbar sind. Also so Wasserfallentwicklung über zig Jahre, da gibt es vielleicht ein paar große Bauwerke, aber in der Softwareentwicklung kommt morgen eine neue iOS-Version und dann müssen Sie irgendwas ändern und umstellen. Da können Sie nicht 3 Jahre im Voraus planen. Also für die Schule kann man sagen, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen, dass die, was ich gerade schon sagte, die muss man unterstützen von der Leitung her, dass sie Dinge ausprobieren und natürlich auch neue Lernformen einführen. Und man kann sich vorstellen, ich habe 4000 Schüler, 170 Kollegen, das ist ein Riesentanker. Und ein Tanker voller Beamte ist schwer zu steuern. Das heißt, man kann da nicht von oben herab irgendwelche Dinge einführen, sondern man muss so Keimzellen bilden. Und das meinte ich vorhin mit junge Kollegen und Kollegen und auch Ältere, die sich für eine bestimmte Methode einfach begeistern. Und denen dann die Freiheit zu geben, das auszuprobieren. Und wenn das gut klappt, dann werden automatisch die Kollegen, die daneben sitzen, mal fragen, Mensch, wie macht ihr das? Ihr seht irgendwie glücklicher aus und habt gar nicht so einen Stress mehr. Was macht ihr da eigentlich? Und nur so kann man die Keimzellen setzen, gerade in der Schule, weil es eben halt schwer ist, was von oben aufzudrücken. Und das möchte ich auch nicht, sondern das muss von unten kommen, natürlich mit Unterstützung der Schulleitung. Und das versuchen wir halt gerade, dass wir Kollegen finden, die Lust auf was Neues haben, auf was völlig anderes wie bisher. Und über diesen Weg dann die Innovation in die Schule zu bringen. Nur so funktioniert das. Also ich nehme auf jeden Fall von Ihnen mit, dass es auf der einen Seite kleine Keimzellen geben sollte, sowas wie Labs oder wie man das auch nennen könnte, die schon mal was ausprobieren, damit die anderen von außen sehen, ah, so machen die das, dass sich das so langsam revolutionär im Unternehmen verbreitet. Aber auch ja, eine externe Begleitung okay ist. Da guckt man ja einfach mal auf den Spitzensport, da ist das ja etabliert, da ist es ganz normal. Also kein Sportler probiert selber Hochleistungen zu bringen ohne einen externen Coach. Also das funktioniert da auch nicht. Also die Besten haben natürlich auch die besten Begleiter und das nehme ich jetzt einfach mal so mit. Ja, die Zeit ist schon total schnell vergangen. Vielleicht noch eine etwas ungewöhnliche Frage an Sie. So zum Abschluss, wir haben ja über Innovationen gesprochen und Ihre Innovation, also wenn es so etwas wie eine Zeitmaschine gäbe, bei welcher Erfindung der Welt wären Sie denn gerne dabei gewesen, zum Beispiel um dem Erfinder bei seiner Innovation oder seiner Welterfindung dabei zu sein, um ihm über die Schulter zu gucken? Also für mich ist es die Erfindung des Transistors, weil der Transistor selber ist ja, wenn es den nicht gegeben hätte, dann wären wir heute ganz woanders, dann gäbe es kein iPhone. Also das war eine grundsätzliche wichtige Erfindung. Wenn man sich die Bilder mal anguckt des ersten Transistors, dann wäre ich gern dabei gewesen, wie er das zusammengebastelt hat und einfach diesen Effekt, der erstmal auf den ersten Blick gar nicht da war, festgestellt hat. Und hätte mich mal interessiert, wie, als es dann funktioniert hat, wie er reagiert hat, welche Glücksgefühle da entstanden sind und wie das dann sozusagen so ganz schnell sich weiterentwickelt hat. Und dieser Moment ist, glaube ich, für die heutigen Geräte, die wir jetzt haben, war ein ganz entscheidender und da wäre ich halt auch gern dabei gewesen. Ja, vielen Dank. Das ist in der Tat eine wirklich weltbewegende Erfindung. Und Herr Sam, was wäre Ihr? Wohin hätte Sie die Zeitmaschine gebracht? Also die Erfindung des Rades hätte ich auch ganz spannend gefunden. Aber um jetzt mal eher so in meinem eigenen Horizont zu bleiben, ich habe mich am meisten mit Computern angefangen zu beschäftigen, mit dem Commodore Amiga. Ich fand das damals total toll. Da gab es so Hardware-Reference-Manuals. Ich habe eigentlich auch Englisch gelernt, indem ich diese Commodore-Bücher über den Amiga gelesen habe. Und wenn ich bei der Entwicklung des Commodore Amiga hätte dabei sein dürfen, das war der erste Computer, der so einen eigenen Grafik- und Soundchip hatte, Das war einfach mein Ding, da denke ich immer noch wehmütig zurück, dass der es nicht weiter geschafft hat. Und das wäre bestimmt ziemlich cool gewesen für mich. Da sind Sie bestimmt auch Dauergast im Computermuseum hier im Bahnhofsviertel. Da sind ganz viele von meinen alten Geräten. Also ich habe ja auch mal für Atari Jaguar und so programmiert. Also ganz viele Geräte von mir sind im Computermuseum. Ja, und das unterstützen wir auch als Firma. Das ist eine tolle Einrichtung für mich. Ja, das finde ich auch. Ja. Wir kommen jetzt zum Abschluss. Ganz, ganz vielen Dank für dieses spannende Interview und dass Sie uns ja Einblick gegeben haben, wie Sie dieses Projekt gemeinsam gemacht haben und was Ihre geheimen Tipps sind. Vielen Dank. Wir haben ganz, ganz viel darüber gelernt, dass Wissenstransfer also schon viel früher einsetzen müsste. Wir haben gelernt, dass es eine Technologiebörse, eine Wissenstechnologiebörse geben müsste. Diesen Gedanken werden wir auch noch mal weiter bewegen, dass es viel mehr Vernetzung geben müsste. Und dafür bedanke ich mich und Jörg Wilke natürlich auch. Vielen Dank. Es hat Spaß gemacht und das geht bei uns beiden dann auch weiter, wenn wir dann im Büro sind, dass wir das nochmal reflektieren. Und danke auch für die Anregung. Und wenn es Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Spaß gemacht hat, dann folgen Sie uns und schalten beim nächsten Mal wieder ein. Und wenn Sie selber eine innovative Entwicklung gemacht haben oder jemanden kennen, der Lust hat, in unserem Podcast für die Region darüber zu berichten, dann melden Sie sich gerne bei uns. Und an dieser Stelle, weil wir so viel über CE-Kennzeichen und Patente gesprochen haben, auch noch ein Hinweis. Die IHK bietet auch Sprechtage, kostenlose Sprechtage, genau zu diesem Thema CE-Kennzeichen und Patent- und Markenforum an. Also gerne mal auf unserer Webseite gucken. Vielen Dank und auf Wiederhören.